12 hab ich im Stadtpark Bank angesehen. Ich hab Autos aufgebrochen und mich mit Bullen angelegt. Meine Alten buckelten für die Kohle, damit ich's mal besser hab. Sie gaben mir alles, nur eins haben sie verpasst: mich zu lieben, mir Wärme zu geben, mich zu lieben. Meine Alten bangen um ihren hohen Schau. Was für ein Skandal. Wir gaben ihm alles, haben sie dem Richter erzählt. Nur eins haben sie vergessen.